Ich freue mich in dir und heiße dich willkommen, mein liebstes Jesulein. Du hast dir vorgenommen, mein Brüderlein zu sein. Ach, wie ein süßer Ton, wie freundlich siehst du aus, du großer Gottes Sohn. Gott senkt die Majestät, sein unbegreifliches Wesen in eines Menschen Leib. Man kann die Welt genießen, der allerhöchste Gott spricht freundlich bei mir an. Ich allein.